Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Er kann butterweich sein oder, nun ja, stahlhart. Der Stahl. Ein spannendes Material mit einer sehr wechselvollen Geschichte. Schrauben und Scharniere, Schlüssel und Schienen, Armaturen, Bleche, Karosserien. Werkzeuge, Maschinen und. Das alles ist aus Stahl. Im Alltag begegnet uns das Material in vielfältiger Art und Weise. Stahl bildet und stützt Wolkenkratzer und lässt sich gleichsam in filigransten Formen in Uhrwerken entdecken. Von der Konserven- oder Getränkedose über das Auto oder medizinische Geräte bis zu Gebäuden und Bauwerken, schier alles hat Bestandteile aus Stahl. Selbst da, wo Sie keinen Stahl sehen, ist in der Herstellung trotzdem immer Stahl dabei. Also die ganzen Bearbeitungsmaschinen, da wo etwas geschnitten wird oder gestanzt wird oder umgeformt wird. Oder auch immer dann, wenn irgendwas gegossen wird, also wenn Kunststoffprodukte, Spritz gegossen werden oder Aluminiumbauteile gegossen werden, dann sind die Maschinen, die das alles machen, trotzdem aus Stahl. Sagt Simon Reichstein, Metallkundler, Werkstoffwissenschaftler und Stahlbegeisterter. Er lehrt an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und sieht in Stahl weit mehr als Eisen und Kohlenstoff, woraus Stahl per Definition besteht. Die Unterschiede an Eigenschaften, die man Stahl geben kann und mit was für unterschiedlichen Anwendungen man dann in Stahl klarkommt, ist absolut beeindruckend. Und es ist zumindest im Bereich der Metalle der mit Abstand wichtigste Werkstoff. Aus meiner Sicht ist es eigentlich sogar von allen Werkstoffen der wichtigste Werkstoff. Der Bayreuther Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Jan-Ottmar Hesse ist überzeugt, kaum ein Material hat für die Lebensumstände des Menschen so viele neue Tatsachen geschaffen wie Stahl. Zumindest indirekt. Also das Wichtigste, womit wir Stahl historisch verbinden, ist die Eisenbahn. Und die Eisenbahn hat tatsächlich die Gesellschaft zutiefst verändert. Nicht nur die Wirtschaft, also die Herstellung der Eisenbahnschienen, die Herstellung der Lokomotiven, sondern eben auch natürlich als Transportsystem, sowohl für Güter, aber auch für Personen. Im frühen 19. Jahrhundert passiert das, was der Wirtschaftshistoriker da beschreibt. Zwar sind einfache, schmiedbare Eisenwerkstoffe schon tausende Jahre früher bekannt, und Hochöfen nutzen die Menschen bereits im 14. Jahrhundert. Doch erst der technische Fortschritt und neue Herstellungsverfahren bringen ein wirklich leistungsfähiges Material hervor, das sich auch preiswerter herstellen lässt, sodass die industrielle Revolution das hölzerne Zeitalter beendet. Im hölzernen Zeitalter sind vor allen Dingen die Maschinen aus Holz gebaut worden. Holz war der wichtigste Baustoff. Mit der Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert ändert sich das total. Und es ändert sich deshalb, weil die Maschinen so kompliziert werden, so komplex werden, dass man die aus Holz nicht mehr bauen kann, weil so viel Kraft wirkt mit der Erfindung der Dampfmaschine, dass man sie nicht mehr aus Holz bauen kann. Also benutzt man Eisen und Stahl, um die Maschinen zu bauen. Und man benutzt eben die Stahlprodukte, um die Infrastruktur zu bauen. Vor allen Dingen auch Brücken. Ja, und von daher kann man schon sagen, dass der Stahl das komplette wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert hat. Und zwar in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, vielleicht zwischen 1830 und 1870. Gerade einmal 1 bis 2 Generationen sind das. Neue Infrastruktur und neue Techniken befruchten sich gegenseitig, sodass die Entwicklung immer schneller voranschreitet. Das Leben der Menschen wird auf den Kopf gestellt, weshalb Historiker Hesse den Begriff industrielle Revolution durchaus für angebracht hält. Tatsächlich ist der Stahl auch in der Architektur mit einer Art Revolution verknüpft. Es gibt ja Architekturtheoretiker, die tatsächlich auch ja, so einen Wendepunkt mit dem Bauen mit Stahl einsetzen lassen, weil es auf einmal so lichte, weit gespannte Konstruktionen gibt. Beschreibt der Architekt Roland Krippner. Er lehrt an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg Konstruktion und Technik. Stahl führt nicht nur zu einer veränderten Ästhetik, sondern ermöglicht auch ganz neue Bauweisen. Dass das Material auch hier in der Architektur die bisherigen Konstruktionen aus Holz oder Stein ersetzt, hat weitreichende Folgen. Man kann schlankere Querschnitte von den Bauteilen herstellen, Vor allen Dingen lässt sich das Gusseisen, aber auch dann später das Schmiede- oder Walzeisen auch seriell herstellen. Was das Bauen extrem erleichtert. Seriell gefertigte und quasi genormte Bauteile können in großer Stückzahl und passgenau für die jeweiligen Anforderungen produziert werden. Wobei man mangels Erfahrung in den Anfangsjahren des Stahlbaus freilich noch auf die Methoden der Zimmermannstechnik zurückgreift. Etwa in den 1780er Jahren bei der Colebrook Dale Bridge in der englischen Grafschaft Shropshire, quasi dem Prototyp aller Stahlbrücken. Sie ist die erste Brücke, deren Tragwerk vollständig aus Eisen besteht, wird aber noch mit Zapfen und Keilen zusammengehalten, ähnlich wie eine Holzbrücke. Techniken wie Nieten und Schweißen werden erst später entwickelt. Dennoch gilt die Iron Bridge als Vorläufer von Stahlbrücken wie etwa der berühmten Golden Gate Bridge. Überhaupt, durch die industrielle Fertigung von Stahl haben die Architekten im 19. Jahrhundert Bauaufgaben in ganz neuen Dimensionen zu bewältigen. Große Industrie, aber auch Markt-, Messe- und Bahnsteighallen etwa. Weit gespannte Brücken, Eisenbahnviadukte und das wohl bekannteste Beispiel, der Eiffelturm in Paris. Gebaut als Symbol der Stahlindustrie, das eigentlich wieder abgebaut werden sollte, zeigt der Eiffelturm heute auch, wie sich die Bedeutung von Bauwerken wandeln kann, sagt Roland Krippner. Er war ja höchst umstritten. Viele intellektuelle Künstler haben von einer Verschandelung von Paris gesprochen. Und heute kann sich ja die Pariser Silhouette keiner mehr vorstellen ohne diesen Eiffelturm. Hohe Tragkraft auf der einen Seite, eine scheinbar schwerelose Ästhetik auf der anderen. Doch der Stahl muss nicht immer auf den ersten Blick sichtbar sein. Von außen sieht die Pariser Kirche Notre-Dame du Travail, zu Deutsch unsere liebe Frau der Arbeit, wie ein Steinbau aus, nach dem Vorbild der Romanik, aus hellen Quadersteinen und mit schmalen Rundbogenfenstern. Doch hinter der Fassade verbirgt sich ein beeindruckendes Skelett aus Stahl. Roland Krippner. Notre-Dame du Travail, da sagt ja schon der Titel, dass es sich auch tatsächlich an die Arbeiter gerichtet hat. Da hat der Architekt Jules Astruc tatsächlich die Innenkonstruktion mit einer sehr modernen Industriekonstruktion aus Stützen mit Fachwerkträgern realisiert. Es mutet, wenn man in den Kirchenraum hineintritt, tatsächlich wie ein Industriebau an. Statt massiver steinerner Säulen stützen filigrane Eisenträger das gewaltige Kirchendach. Rundbogenarkaden teilen den Kirchenraum in die zwei Seitenschiffe und das breite Mittelschiff. Wären da nicht Heiligendarstellungen und Schutzpatrone auf den Lünetten, glaubte man sich in einer Bahnhofshalle. Letztlich ist es aber gar nicht so ungewöhnlich, weil umgekehrt eine ganze Reihe von Industriebauten durchaus in ihren Eisen- und Stahlkonstruktionen Anleihen an die Gotik genommen hatten. Das heißt, man hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus von Kathedralen der Technik gesprochen. Und jetzt, etwa 50, 80 Jahre später, wird auf einmal die Materialtechnik und die Konstruktions- und Bauweise dann in einzelne, man muss wirklich sagen, in einzelne Kirchen übertragen. Bedenkt man, dass Bauen ein tradiertes Gewerbe ist und sich neue Materialien dort nicht von jetzt auf gleich durchsetzen, zeigt sich umso mehr, welche maßgebliche Wirkung Stahl hatte. Oder in den Worten des Historikers: Jahrhundertelang hat man Eisenerz geschmolzen und eben Eisenprodukte benutzt, auch Töpfe und Pfannen und alles Mögliche, also für den Hausgebrauch. Aber erst dadurch, dass man diesen sehr harten Stahl produzieren konnte und dazu brauchte es eben bestimmte technische Fortschritte, ist das ein industrielles Massengut geworden, was dann eben in unterschiedliche Bereiche wie den Eisenbahnbau, auch später dann den Wohnungsbau und den Industriearchitekturbereich eingezogen ist. Diese Prozesse laufen ähnlich in England, Amerika oder Frankreich ab, fasst Wirtschaftshistoriker Jan Ottmar Hesse zusammen. Das belegen auch die Weltausstellungen, die im 19. Jahrhundert stattfinden. Die Weltausstellungen sind ja quasi die Leistungsschau der Industrien weltweit, wo Krupp eben zum ersten Mal einen riesengroßen Stahlklotz ausstellt. Einfach so ein Meter mal einen Meter mal einen Meter. Es ist einfach Stahl, ja, und einfach nur so ein Klotz, wo man denkt, ja, wie kannst du sowas ausstellen? Aber es war damals eben noch nicht so einfach, so einen großen Klotz homogen aus Stahl zu gießen, weil sozusagen das konnte schnell brüchig werden, dann wäre das Ding einfach auseinandergefallen. Und das Zweite ist eben diese Pariser Weltausstellung, wo eben der Eiffelturm gebaut wurde, um zu zeigen, was man mit Stahlgerüst, was man da für eine Höhe und was man da für Gebäude erreichen kann. Eben auch so ein Symbol der Stahlindustrie. Streng genommen würden viele dieser frühen Stahlbauten heute nicht mehr als solche bezeichnet werden. Denn ähnlich wie wir heute im Alltag oft die Begriffe Stahl, Metall, Blech oder Schmiede- und Gusseisen synonym verwenden, obwohl jedes für sich durch andere Parameter definiert ist, wird der Begriff Stahl technikhistorisch für unterschiedliche Eisenwerkstoffe benutzt. Heute ist die Zusammensetzung von Stahl strenger geregelt. Stahl wird definiert als eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff, wobei der Kohlenstoffgehalt auf maximal 2,06% festgelegt ist. Bis zu diesem Anteil aber schwankt der Kohlenstoffgehalt und das Ergebnis ist jedes Mal ein anderer Stahl. Mal buchstäblich stahlhart, mal sprichwörtlich butterweich, sagt Werkstoffwissenschaftler Simon Reichstein. Wenn Sie sich morgens ein Brot schmieren, dann haben Sie ein Messer aus Stahl und schmieren da zum Beispiel Butter drauf. Dann nimmt man ja ein Messer, um Butter zu schmieren. Aber wenn man Stähle bearbeitet, macht man das mit Stählen. Also man kann Stähle so hart machen, dass also die Rolle der Butter und des Messers beides von Stählen übernommen werden kann. Stahl besteht neben Eisen und Kohlenstoff noch aus weiteren Legierungselementen. Molybdän, Blei, Nickel, Vanadium, Mangan, um nur einige zu nennen. Auch ihr Anteil beeinflusst seine Eigenschaften. Es gibt allein in Deutschland 10.000 verschiedene genormte Stähle. Wie hart, wie weich, wie zäh, wie reiß- oder druckfest, wie spröde, wie gut polierbar, wie rostbeständig und so weiter. Die Materialien, die neben Eisen und Kohlenstoff noch im Stahl stecken, entscheiden über die inneren Werte des Stahls und sorgen für eine enorme Bandbreite seiner Einsatzmöglichkeiten. Simon Reichstein. Ein ganz wichtiges Legierungselement in Stahl ist Chrom. So ab 12-18% ist Stahl korrosionsbeständig, ab 18% ist es wirklich spülmaschinenfest. In einer Konzentration von etwa 0,1-1% sorgt Chrom dafür, dass Stahl sich besonders gut härten lässt. Und auch wenn Stahl besonders hohe Temperaturen aushalten muss, kommt Chrom zum Einsatz. Allein dieses eine Legierungselement hat schon drei völlig unterschiedliche Aufgaben. Und so ist das für alle anderen Legierungselemente auch. Und dann wirken die in der Mischung nochmal anders als alleine. Und wird wissenschaftlichst untersucht, hat aber auch immer noch was von Alchemie. Selbst bei der exakt gleichen chemischen Zusammensetzung bleibt der Stahl mit seinen Eigenschaften eine komplexe Wissenschaft. Denn auch, wie der Stahl verarbeitet wird, beeinflusst seine Beschaffenheit und Qualität. Der Werkstofftechnikprofessor nennt als Beispiel einen bestimmten Wälzlagerstahl. 100 Chrom 6, der wird eingesetzt in Wälzlagern, also Kugellager. Da werden sowohl die Kugeln als auch die Lagerschalen sehr stark verschleißend beansprucht, braucht man also sehr, sehr harte Stähle. Und wenn Sie so eine Kugel aus einem Wälzlager nehmen, dann ist sie auch hart. Aber wenn Sie die gleiche Kugel, sagen wir mal bei 1200 Grad, in den Ofen tun, eine Stunde halten und dann den Ofen ganz langsam abkühlen, dann ist das Ding total weich. Da können Sie die plötzlich in eine Zange nehmen und einfach zerquetschen. Obwohl sich an der chemischen Zusammensetzung der Kugel nichts verändert hat. Allein die hohe Temperatur und das langsame Abkühlen verleihen ihr andere Eigenschaften. Und das Prinzip funktioniert auch in die andere Richtung, beim Härten des Stahls, etwa wenn der Schmied den rotglühenden Stahl, den er gerade geformt hat, in kaltem Wasser abschreckt. Maschinenbau, Spritzgusstechnik, Hochbau und Automobilindustrie, sie alle nutzen das gleiche Material. Und doch unterscheidet es sich von Anwendungszweck zu Anwendungszweck. Stahl lässt sich gießen und schmieden, biegen und walzen, tiefziehen, bohren, schleifen, fräsen, schweißen. Turbinen, Schiffe, Pumpen, Kräne, Druckbehälter, Bleche und Werkzeuge aller Art bestehen aus Stahl. genauso wie die Kufen von Schlittschuhen, Zahnräder, Stecknadeln, Schmuck oder Draht. Stahl leitet Strom. Man kann ihn lackieren, verzinken und beschichten. Grob, aber auch ganz fein bearbeiten. Ich bin Werkstoffkundler, aber eigentlich interessiert sich ja niemand für Werkstoffe. Menschen interessieren sich ja immer nur für Anwendungen. Und das, was man an Eigenschaften erzeugen kann, also wie sich das anfühlt, was es macht, das ist bei Stahl vielfältiger als bei jedem anderen Werkstoff. Das ist vielleicht das Faszinierende am Stahl. So vielfältig wie der Stahl in seiner Zusammensetzung ist, so unterschiedlich sind auch seine Verwender. Stahlkunden, die den Stahl so wie er ist weiterverarbeiten, also zum Beispiel als Stahlträger in einem Bauwerk, kaufen Stahl mit bestimmten Eigenschaften. Die genaue chemische Zusammensetzung ist dabei nebensächlich. Hauptsache, die Anforderungen an den Baustahl werden erfüllt. Genau entgegengesetzt verhält es sich mit Kunden, die den Stahl weiterverarbeiten, etwa um Wälzlager oder Ähnliches daraus zu machen und dabei selbst seine Eigenschaften verändern. Sie kaufen chemische Zusammensetzungen und schaffen daraus den Stahl für ihre Bedürfnisse. Womit klar sein dürfte, weshalb Stahlexperten seit jeher großen Einfluss genießen. Die ersten Stahlerzeugnisse, die wirklich benutzt worden sind, Waffen üblicherweise. Also Schwerter sind ja zwar nicht nach einem industriellen Verfahren erzeugter Stahl, aber eben gehärtetes Eisen. Also Waffen gibt es schon in der Eisenzeit, in vorchristlichen Jahrhunderten und natürlich dann auch im Mittelalter und so weiter. Das sind sozusagen die ersten Anwendungsgebiete vom Stahl. Resümiert Historiker Jan Ottmar Hesse. Wer das beste Beil, das schlagkräftigste Schwert und die stabilste Rüstung hat, ist klar im Vorteil. Macht und Metall, sie sind seit jeher eng verknüpft. Doch mit der industriellen Revolution nimmt der Einfluss des Stahls neue Ausmaße an. Nur ein Beispiel von vielen ist die Geschichte der kleinen Gussstahlfabrik Krupp in Essen, die sich zum bekannten Großunternehmen mausert. Das fängt an ungefähr in den 1860er Jahren, dass diese Unternehmen groß werden und im Deutschen Kaiserreich in 1870er Jahren, 1880er Jahren sind die dann eben so einflussreich. Also der Kaiser kommt eben auf die Villa Hügel. Ja? Und das ist schon, dass ein Kaiser mit einem Industriellen, der nicht adlig ist, so engen Kontakt pflegt, ist schon sehr ungewöhnlich. Das zeigt die Bedeutung von diesen Unternehmen für das Kaiserreich. Denn die haben ja nicht nur Bleche und Dampfmaschinen so hergestellt, sondern eben auch Kanonen. Und das war für den Kaiser natürlich wichtig. Und die politische Konstellation tut ihr Übriges. Es bleibt nicht bei Kanonen. So verdient die Stahlindustrie bald sehr gut am Flottenwettrüsten. Der Erste Weltkrieg wird zu einem industriell geführten Krieg, an dem die Schwerindustrie maßgeblich beteiligt ist. Die Panzerung von Schlachtschiffen, die extrem teuer war, wo man wirklich sehr, sehr viel Stahl einfach brauchte. Da hat die deutsche Stahlindustrie sehr gut dran verdient. Und deshalb ist ihr sehr häufig unterstellt worden, dass sie den Ersten Weltkrieg regelrecht herbeigewünscht hat. Da gibt es eine Kontroverse darüber, ob das tatsächlich so ist, weil eigentlich für Unternehmen Kriege nicht besonders angenehm sind. Aber natürlich, die militärischen Produkte sind Bestandteil des Produktportfolios von Stahlindustriellen. Ob das den ganzen Industriezweig zu einer, sagen wir mal, bösen Wirtschaft macht, das würde ich doch mal sehr bezweifeln. Und das ist die neue schwere deutsche Artillerie. Aufzüge und Schienenanlagen befördern die gewaltigen Geschosse zum Rohr. Allerdings spielt auch zur Zeit der Nationalsozialisten die Stahlindustrie eine wichtige Rolle. Sie avanciert zur Waffenschmiede des Reiches, die von Hitlers Rüstungspolitik profitiert und auch Zwangsarbeiter beschäftigt. Da ist die Stahlindustrie und der Krupp-Konzern oder der Thyssen-Konzern sind kein Spezifikum. Und die Projekte zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und der Beschäftigung von Zwangsarbeitern ist ein, man kann schon fast von einer Mode sprechen in der deutschen Unternehmenslandschaft. Da bleibt auch, da bin ich sehr zuversichtlich, kein Geheimnis gehütet. Der Führer auf dem Fluge nach Essen, wo er dem deutschen Wirtschaftsführer Gustav Krupp von Bohlen und Halbach seine Glückwünsche zum 70. Geburtstag überbrachte. Er verlieh ihm als erstem Deutschen das Kriegsverdienstkreuz erster Klasse und als erstem deutschen Betriebsführer die Auszeichnung Pionier der Arbeit. Nachdem die Stahlindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst am Boden schien, stellt das Material in den 1950er Jahren erneut seine Vielseitigkeit unter Beweis. Und wieder spielt eine Weltausstellung eine Rolle. Internationaler Treffpunkt ist Brüssel im Zeichen der Weltausstellung. Das symbolische Atomium weist den Besuchern aus aller Welt den Weg. Die Expo 58. In Brüssel beteiligt sich die junge Bundesrepublik erstmals wieder an einer Weltausstellung. Sepp Ruf und Egon Eiermann schaffen mit ihrem aus 8 Gebäuden bestehenden Pavillon das Wahrzeichen für die junge Bundesrepublik Deutschland. Ein Stahlbau, wirklich ein lichter, transparenter Bau, natürlich auch in Abgrenzung zu der Vorgeschichte in den 30er, 40er Jahren. Der ein Ausdruck der Demokratie und Weltoffenheit sein soll. Architekt Roland Krippner. Man sprach ja in den 1950er Jahren auch mal von dem Prinzip des demokratischen Bauens. Nicht mehr so die steinernen, undurchdringlichen Wände, sondern die lichten, ja, Fassaden mit einem direkten Innen- und Außenbezug. Das sind, denke ich, schon Aspekte, die Architekten an dem Material reizen. Trotz Weltwirtschaftskrise in den 1970ern und der folgenden Stahlkrise, trotz einer weiteren Flaute in den 90ern, trotz der Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und trotz aller Schließungen von Stahlwerken, weltweit betrachtet ist und bleibt die Nachfrage nach Stahl hoch. Stahl hat eine rasante Entwicklung hinter sich und wohl auch noch vor sich, denn ausgedient hat er noch lange nicht. Sein Potenzial ist längst nicht erschöpft, belegt der Nürnberger Werkstoffwissenschaftler Simon Reichstein mit einem Beispiel. Das war so in den 90er Jahren, hat Audi den A8 rausgebracht. Das war das erste Voll-Aluminium-Automobil und damals haben alle gedacht, naja, die Zukunft des Automobils, Stahl wird da verdrängt. Und heute redet von Aluminium-Automobilen keiner mehr. Das lag im Wesentlichen daran, dass in der Zeit so zwischen 1985 und 2000 die Stähle so viel besser geworden sind, dass es sich einfach überhaupt nicht mehr gelohnt hat, Aluminium zu nehmen. Das ist ein Beispiel, was ganz drastisch in der Massenfertigung eingeschlagen ist. Und genau an solchen Aufgabestellungen wird auch aktuell immer weiter geforscht. So wird Stahl wohl auch in Zukunft Tatsachen schaffen. Wobei selbst diese vergänglich sind. Denn Stahl, so hart er ist, lässt sich einschmelzen. Und dann kann der Mensch sich wieder etwas Neues überlegen. Sie hörten Stahl, ein Material schafft Tatsachen. Von Inga Pflug. Es sprachen Beate Himmelstoß und Axel Wostri. Technik Susanne Herzig und Fabian Zweck. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.